Darinnen lief in Graben, so mancher Soldat. Darinnen lief in Graben, so mancher Soldat. In den ersten Wochen sieht es noch ganz so aus. General Paul von Hindenburg triumphiert nach der Schlacht bei Tannenberg.